1968 war Christian Schmidt-Heuer Korrespondent für Zeitungen und Rundfunkanstalten in Prag. Er ist es heute wieder für die Zeit in Moskau. Frage an Christian Schmidt-Heuer: Was geschah in Prag, als die sowjetischen Panzer am 20. 21. August 1968 einrückten? Das war eines der ungeheuerlichsten Momente, die ich persönlich in meiner relativ langen Korrespondentenlaufbahn erlebt habe. Es war der Aufstand der Jugend und es war vielleicht zum ersten Mal in der modernen Geschichte der Sieg des Transistorradios. Der Prager Rundfunk, der vom Beginn der Okkupation an noch stundenlang gesendete, hatte eben die Menschen praktisch dann einerseits dazu aufgerufen, nicht zu kämpfen, friedlich den Sowjetbürger, den sowjetischen Soldaten zu erklären, dass sie zu Unrecht in das Land gekommen seien. Auf der anderen Seite brachte es dieser Prager Rundfunk fertig, die Menschen dorthin zu dirigieren, wo sie hin sollten. Also zum Beispiel die Mitglieder dieses Sonderparteitages, der einberufen wurde, wurden gegen diese Besatzung zu ihren Plätzen über den Rundfunk dirigiert. Und ich glaube, einer der eindrucksvollsten Momente war am Morgen, das ganze Volk am Morgen dieses 21. Augustes strömte zum Prager Rundfunk, um diesen Rundfunk mit den eigenen Leibern zu schützen gegen die Panzer, gegen die sowjetischen Soldaten, die den Rundfunk zu besetzen versuchten. Dort war ich auch dann für mehrere Stunden eingeschlossen. Wir hörten mit den Transistorgeräten wie oben im ersten oder zweiten Stock die Kollegen von Radio Prag weitersendeten. Draußen wurde geschossen und es gab zum Teil eben auch Tote in diesen Momenten. Und ich würde sagen, dass damals diese Prager Jugend, die auf Lastwagen mit Fahnen, wie Stacheln sozusagen, mit den Fäusten gegen diese Militärmaschine protestierte, nicht ankämpfte. Das war einer der erregendsten Momente dieser Zeit. Herr Schmidt-Heuer, mit dem Einmarsch setzten die Sowjets ein militärisches Ende dem Prager Frühling. Die Zeit vorher von Dubček sehr stark geprägt war eine Bewegung der Prager, der Tschechen gegen den Sozialismus und Kommunismus sowjetischer Prägung. War das auch ein Jugendprotest? Ja, es war auch ein Jugendprotest. Es gab drei Elemente. Man muss so sagen, die wirtschaftlichen Bedingungen dieses alten nach stalinistischem Stil geführten Landes, die wirtschaftlichen Probleme traten ganz krass zu Tage. Zuerst protestierten im Juni 1967 die Schriftsteller auf einem Kongress. Dann kamen die Slowaken als der Landesteil, der sich zurückgesetzt fühlte. Und dann eigentlich der letzte Funken bildete eine Studentendemonstration, weil Strommängel aufgetreten waren in den Studentenheimen. Diese drei Elemente kamen zusammen und von Anfang an hat dieser Jugendprotest, der ja damals eben auch in ganz Europa, in Paris war, hat natürlich auch in Prag eine gewaltige Rolle gespielt. Zurzeit läuft bei uns in den Kinos ein Film, Die unerträgliche Leichtigkeit des Seins, beruht auf einem Roman von Milan Kundera. Und das ist die Geschichte des Arztes Tomasz, der dort einige amoröse Abenteuer erlebt im Umfeld des Prager Frühlings beziehungsweise dann der Niederschlagung im August 68. Und er beschreibt, der Roman und der Film, aber auch, wie die Intellektuellen anschließend verfolgt wurden, wie sich der Mehltau wieder über diese Tschechoslowakei legte. Ist das in der Realität auch so passiert? Ja, es ist so, dass eben die Intellektuellen zusammen mit der Partei, dem größten Teil der Parteiführung, ja eigentlich diese Reform durchgeführt haben oder durchzuführen versucht haben, und dass, nachdem man zunächst die Parteiführung ausbotete, und zwar über Monate hin, bis zu Dubčeks Rücktritt, dann nachträglich diese Intellektuellen, von denen ich schon anfangs sprach, die Schriftsteller, die Rundfunk- und Fernsehkommentatoren, die diesen Prager Frühling in ähnlicher Weise wie jetzt auch die Perestroika übrigens trugen, wurden dann eben ganz systematisch aus ihren Berufen gedrängt. Und es ist langfristige Krisen entluden sich im Jahr 1968. Die rasante industrielle Entwicklung hatte die sozialen Beziehungen tiefgreifend verändert. Sie erforderte eine breite Anhebung des Bildungsniveaus und eine Neubestimmung der Rolle der Intelligenz. Die Universitäten mit ihren traditionellen Strukturen bewältigten weder den Anstieg der Studentenzahlen noch die Anpassung an die Erfordernisse der gesellschaftlichen Entwicklung. Der Konjunktureinbruch von 1966 und 67 hatte die Tschechoslowakei, hatte Frankreich, hatte die Bundesrepublik hart getroffen. Er zwang sie zu einer Änderung der Wirtschaftspolitik, ja zur Änderung der ökonomischen Dogmen. Die Bundesrepublik reagierte mit der Beteiligung der SPD an der Regierung und mit der Wirtschaftspolitik Karl Schilles, Globalsteuerung, konzertierte Aktionen, antizyklische Haushaltspolitik. Durch Dezentralisierung und Konkurrenz versuchte die CSSR, die bürokratische Starrheit ihrer Planwirtschaft zu überwinden. De Gaulle versprach, die Planification durch Partizipation, also durch Mitbestimmung, zu modernisieren. Schließlich die Entspannungspolitik zwischen den Supermächten nach dem Ende der Berlin-Krise und nach der Kuba-Krise. Sie hat den Atomwaffensperrvertrag ermöglicht. Sie bewirkte aber zugleich eine Auflockerung der Bündnissysteme und erleichterte die Abkehr von den politischen Leitbildern der Supermächte. Auf eine Formel gebracht, 1968 erlebte das System der Nachkriegszeit in Europa den Höhepunkt einer Modernisierungskrise. Träger der Bewegungen von 1968 waren nicht die Arbeiter, sondern die Intellektuellen, die Akademiker, die Studenten, die Künstler, besonders die nicht oder noch nicht Integrierten unter ihnen. In Frankreich und in der Bundesrepublik stammten sie zu mehr als 90% aus den bürgerlichen Mittelschichten. Auch in der sozialistischen CSSR unterscheidet sich die Intelligenz in ihrer sozialen Funktion von der Industriearbeiterschaft, die die Bürokratie beherrscht. Die Rebellion des Schriftstellerverbandes im November 1967 ging der Ablösung Nowotnys durch Dubček voraus. Von einer Aufwertung der Intelligenz in Staat und Wirtschaft versprachen sich die Reformer entscheidende Impulse für die Wirtschaftsreform. In den dramatischen Wochen des Prager Frühlings spielten die Intellektuellen eine wichtige Rolle. In Frankreich nutzten zwar die Gewerkschaften die Studentenunruhen zur Auslösung der Streikbewegung. In ihr vertraten sie aber die eigenen Interessen. Die mit Abstand größte Gewerkschaft, die kommunistische CGT, warnte geradezu vor den Studenten, verhinderte gemeinsame Aktionen und stabilisierte so das gaullistische Regime. In der Bundesrepublik und West-Berlin blieben die Unruhen weitgehend auf die Universitäten begrenzt. Nur die großen politischen Themen der Zeit, der Vietnamkrieg, die Notstandsgesetze, die Macht und die Politik der Springerpresse mobilisierten auch andere, meist bürgerliche Bevölkerungsteile. Weder in Frankreich noch in der Tschechoslowakei noch in der Bundesrepublik wurde das Verhältnis von Intelligenz und Arbeiterschaft geklärt. Ihre Verbrüderung blieb ein Traum marxistischer Studentengruppen. Der eine, Jochen Schimmang, hat 1988 den anderen, Peter Gronewold, besucht und ihn befragt. Jochen Schimmang, heute freier Schriftsteller in Köln, und Peter Gronewold, heute Dozent an der Universität Groningen für deutsche Sprache. Berlin, 68. Das zentrale Thema der Studentenbewegung in allen Ländern war ja in Vietnam, der Vietnamkrieg. Warum? Vietnam bot eine Art Grundmodell für das, was man wollte. Es gab in Vietnam eine revolutionäre Guerilla, den Vietcong, auf marxistischer Grundlage, die gegen den Agenten des Weltimperialismus, wenn wir mal in der alten Sprache sprechen, gekämpft haben, gegen die USA. Und erfolgreich gekämpft hat. Und erfolgreich gekämpft hat. Ja. Ein winziges Land, eine eigentlich kleine Guerillabewegung, kämpft gegen die Weltmacht und siegt tatsächlich zum Schluss. Ja. Und das war natürlich ungeheuerlich. Und das war nun tatsächlich das Grundmodell das man dann versucht hat zu propagieren und anzuwenden. Deshalb fast wöchentlich Vietnam-Demonstrationen, mhm, in denen die Losungen geschrien wurden, in denen dieses Ho Chi Minh mhm, als der Hauptkampfruf der damaligen Demonstrationen gerufen wurde, in denen so eine Art Guerilla-Mythos mit transportiert wurde in den Accessoires, die solche Demonstrationen mit sich führten. Nun war allerdings der Guerillaführer, der für die Studentenbewegung die Identifikationsfigur überhaupt geworden ist, man könnte beinahe sagen die Ikone, das heilige Bild, nämlich Che Guevara, alles andere als erfolgreich. Er ist ziemlich kläglich gescheitert mit seiner Guerilla. Warum war er trotzdem die Identifikationsfigur? Ich kann mir das eigentlich nur mit einer gewissen Revolutionsromantik erklären. Es kam in dem Moment auch nicht unbedingt darauf an, dass das ein erfolgreicher Revolutionär war. Aber er bot auch durch seine eigene Biografie ein Identifikationsmuster an für Studenten, für Intellektuelle, die auch Revolutionäre sein wollten. Also der Intellektuelle, der seine Klasse verlässt, ja, und die berühmte Forderung, dem Volke dienen, erfüllt. Ja, es ist vielleicht gar kein Zufall, dass in Vietnam nicht so eine Figur, ja, aufgetreten ist und dass man sich deshalb eben einen anderen suchen musste. Man brauchte jemanden, der sozusagen dieselbe Lebensstruktur aufwies, ja, wie man selbst. Ja. Und dann konnte er auch als Vorbild dienen. Als der Vietcong gesiegt hatte und die Amerikaner Vietnam verlassen hatten, hat das internationale Interesse an Vietnam sehr, sehr schnell nachgelassen. Das kann man feststellen, dieses Nachlassen des Interesses ist beschämend, aber man müsste es ja doch irgendwie erklären können. Ja, das ist leider sehr, sehr typisch für das, eigentlich auch für das, was zu kritisieren ist an der 68er-Bewegung. Interessiert hat zunächst einmal nur der Kampf, nur der Weg dorthin. Ja. Und sobald dieser Kampf beendet ist, auch wenn er siegreich beendet ist, dann war das Interesse auf einmal verschwunden. Dann war ja auch nicht mehr die Situation da, die sich mit der hiesigen vergleichen ließ. Und hinzu kam, dann begann in Vietnam ja ein außerordentlich schwieriger Prozess mit, ja, sehr viel, in der Tat auch mit sehr vielen negativen Begleiterscheinungen, mhm, auf die die Medien in aller Welt dann hämisch hinwiesen. Und da hat dann die Linke leider nicht die Kraft gehabt, diesen Prozess auch noch solidarisch zu begleiten. Das ließ sich natürlich dann auch nicht mehr so gut, nicht mehr so gut verkaufen in gewisser Weise. Der revolutionäre Schick war weg, ja, und den hat man gebraucht. Das ist auf der anderen Seite allerdings richtig. Man brauchte, um der, ja, Bewegung die Breite zu geben, um ihr die Stoßkraft zu geben, man brauchte die Mythen, man brauchte den Schick, man brauchte das Flotte daran. Für uns weniger exotischen Ländern hier in Europa, nämlich in den sozialistischen Ländern Europas, gab es auch Tendenzen, neue Wege zu gehen. Und dabei insbesondere in der GSSR. Wie hat man das verfolgt? Ja, der Blick nach Osten auf die sozialistischen Staaten hatte jetzt ja auch eine andere Qualität. Gut, es gab existierende sozialistische Staaten, mhm, und die sahen nicht unbedingt so aus, wie ein freiheitlich denkender Marxismus sich das vorstellen müsste. Und damit hatte man natürlich seine Probleme. Einerseits gab es so eine Art Grundsolidarität, die, mhm, also auch gegenüber Staaten wie der Sowjetunion und den anderen sozialistischen Staaten einfach vorhanden war, weil es sozialistische Staaten waren. Andererseits sah man sehr wohl die totalitären Züge, die in diesen Staaten saßen. Sehr viele haben das auch nicht sehen wollen, muss man allerdings dazu sagen, haben davor die Augen zugemacht. Aber sehr viele sahen es eben sehr wohl und waren deshalb auch eigentlich sehr, sehr froh und sehr, sehr, ja, sehr erfreut eigentlich, als in der Tschechoslowakei eine Liberalisierung einsetzte. Man hat das sehr aufmerksam beobachtet und begleitet. Und umso größer war dann natürlich der Schock. Es war ein ganz, ganz schrecklicher Schock, der sich ergab in dem Moment, als die Sowjetunion in die Tschechoslowakei einmarschierte, in Prag ihre Panzer auf den Wenzelsplatz stellte. Ein Schock, der dann auch noch schlimmer war, weil eine deutsche Armee auch an diesen Vorgängen beteiligt war. Ja, das war ein Schock. War damit mit diesem 21. August 1968 war damit eigentlich 1968 als Begriff, nicht als Jahr, vorbei, kann man das sagen? Ich habe das damals so empfunden. Ich habe gesagt, jetzt ist es vorbei. Ja, das kann man in der Tat so sehen. Das ist die Zäsur, das ist der Schluss der eigentlichen 68er-Bewegung. Damit wurde eine Utopie tot gemacht. 1968 hat ja überhaupt so etwas wie Gemeinsamkeitsräusche produziert in Form von gemeinsamen Aktionen, von gemeinsamen Leben und so weiter, die dann verebbt sind, als 1968 in dem eigentlichen Sinne vorbei war. Es begann dann eine andere Zeit und auch eine schwierigere Zeit. Und das muss ja lebensgeschichtlich verarbeitet werden. Wie ist das denn passiert? Es gibt da einerseits die ganz normale bürgerliche Karriere, dass also jemand, der Jura studiert zum Beispiel, heute irgendwo Richter ist. Und war das allerdings nicht unbedingt der typische Fall. Es waren eigentlich eher Umwege, die sie gegangen sind. Nach der direkten intensiven APO-Zeit, und dann nehme ich jetzt also ein anderes Beispiel, eine Frau aus unserer Wohngemeinschaft, die da besonders aktiv gewesen war, sie hatte ganz offenbar dann ein Bedürfnis, sich völlig auf sich selbst zunächst mal zurückzuziehen, völlig also den Weg nach innen zu beschreiten, und das haben auch in der Tat viele getan. Das äußerte sich zunächst bei ihr auch in einer ganz anderen Theologie. Das heißt, sie blieb also im Rahmen dieser Studentengemeinde, vertrat aber nicht mehr diese offensive politische Theologie, und sie ist dann, und das hat auch eine ganz, ganz neue Gruppe dann erzeugt, mit der ich persönlich nie irgendetwas auch nur zu tun gehabt habe. Sie war für uns auch völlig weg. Sie ist dann da eigentlich auch wieder herausgekommen und wieder mit einem neuen Bedürfnis, nämlich mit dem Bedürfnis, sich sozusagen expressiv ausleben zu können. Und sie hat was völlig anderes gemacht. Sie ist Schauspielerin geworden. Hat eine Schauspielschule besucht, hat kleinere Engagements schließlich bekommen in Westdeutschland und hat das ein paar Jahre gemacht. Dann kam sie eigentlich zurück auf die Ursprünge, eigentlich auf die APO-Ursprünge in gewisser Weise. Und sie ist noch Pfarrerin geworden. Sie hat also ihr Theologiestudium abgeschlossen, ist Pfarrerin geworden, arbeitet in Berlin in Kreuzberg, auch in der kirchlichen Medienarbeit. Ja. Und ich denke, dass sie dort all das vertritt und auch vertreten kann, was sie von damals mitgenommen hat. Sie ist wieder sozusagen zurückgekehrt. In den Diskussionen an der Universität, wo man unter sich war, in der berechtigten, aber oft auch moralisierenden und überheblichen Kritik, durch die Konfrontation mit der Polizei oder, wie in Prag, durch die Angst vor den sozialistischen Bruderländern entstand ein Wir-Gefühl, das vorhandene politische und soziale Gegensätze überdeckte. Die kommunistisch gesteuerten Rädelsführer, die Springerpresse am Werk sah, haben ebenso wenig eine Rolle gespielt wie die vom Westen gesteuerten Diversanten und Konterrevolutionäre der SED. Erst nach 1968 spielten die studentischen Kaderparteien, die sich als Avantgarde des Proletariats ausgaben, im Westen eine gewisse Rolle. Sie sind zugleich Ursache und Symptom des Endes der 68er-Bewegung. 1968, das war eine Bewegung weltweit. So schillernd sie war, so vage ihre Ziele. Deutlich ist die antikapitalistische Grundstimmung im Westen, Ebenso deutlich ist die Ablehnung des Kommunismus sowjetische Prägung in Prag. Die soziale Ungleichheit und die Krisenanfälligkeit des Kapitalismus wurden ebenso verworfen wie die Unfreiheit und die ökonomische Impotenz des Kommunismus. Gesucht wurde ein dritter Weg. Demokratisierung des Sozialismus hieß die Parole in Prag. Das Konzept der Reformer, das in vieler Hinsicht das Reformkonzept Gorbatschows von heute vorwegnimmt, erhielt nicht die Chance der Bewährung. Demokratisierung und Sozialisierung, das war in Paris und Berlin eine Art Minimalkonsens. Um beides zu verbinden, wurden Marx und Engels studiert, Rosa Luxemburg und Karl Liebknecht wiederentdeckt, wurde Mao Zedongs rote Fibel herangezogen. Eine verbindliche Konkretisierung in Strategie und Taktik gelang jedoch nicht. Die Gruppen, die dies versuchten, gerieten ins politische Abseits. Manche verstrickten sich auf dem Weg in die Gewalt. Die Kritik der 68er-Bewegung hat Reformen ausgelöst, aber die sind ihrer demokratischen und sozialistischen Elemente beraubt und auf die technokratische Anpassung an die industrielle Entwicklung reduziert. The Feeling singt James Brown und mit einem anderen Song, der 1968 monatelang in den Rhythm and Blues Charts an führender Stelle steht, drückt James Brown das Selbstbewusstsein der Farbigen zu dieser Zeit in der Titelzeile seines Liedes aus. Say it loud, I'm back, I'm black and I'm proud. Sag es laut, ich bin schwarz und stolz darauf. Die Rassenunruhen des Jahres 1968 in Chicago, Schüsse auf dem Campus der Universität von Cal Berkeley und die Proteste gegen den Vietnamkrieg, sie sind ein Element der 68er-Bewegung in Amerika. Ausgelöst wurden Unruhen auch durch die Schüsse auf Martin Luther King, der umkam, und den Präsidentschaftsbewerber Robert Kennedy. Und die Stones, sie singen in dem oft missverstandenen Lied von der Sympathy for the Devil, Who killed the Kennedys? Wer brachte die Kennedys um? Reinhard Lettau ist Schriftsteller und Literaturprofessor im kalifornischen San Diego. Und er hat 68 an der Westküste miterlebt und kann Vergleiche zwischen den USA und der Bundesrepublik ziehen. Ich glaube, dass in Amerika spontaner und mit größerer Basis gearbeitet wurde politisch. Dafür aber ohne theoretische Vorbereitung, sodass alles mehr einen Ad-hoc-Charakter hatte. Erstens, zweitens war es wirklich gefährlich. Im Vergleich mit der amerikanischen Polizei waren die deutschen Polizisten eben doch eine Art Weihnachtsmänner. Nette, nette Jungs. Sie wissen ja, dass gleich zwei Studenten erschossen worden von uns und dann vier Jahre später. Und ein Student von mir hat sich vor meinem Office verbrannt. Eines Nachmittags war ich bei Marcuse zu Besuch. Wir fuhren dann gleich hin. Und die Situation ist ernst, viel tief sitzender, von Grund auf viel mehr kaputt alles. Sie fragen mich nach dem Vergleich, nicht? Und was wir gemacht haben, Sie wissen ja, dass ich theoretisch überhaupt keine Vorbildung habe und es auch nicht verstanden habe, diese ganzen marxistischen Theorien und so, sondern meine Begabung bestand darin, zu helfen bei Formulierungen und bei Aktionen. Das hat mich interessiert. Wir haben einen Munitionszug blockiert, einen Tag lang zum Beispiel. Sowas hat mir Spaß gemacht. Oder die Autobahn blockiert, eine Halbinsel blockiert. War die Schubkraft der Studenten anders? Hing das mit dem Vietnamkrieg zusammen? Ja, es war ein Ziel, was zusammenbrach in dem Moment, als die Amerikaner Gott sei Dank den Krieg verloren haben in Vietnam, nicht? Wenn ich Ihnen ein Beispiel nennen darf, als Vergleich interessiert sich vielleicht. Vor drei Jahren bin ich morgens aufgestanden, habe einen Anruf gekriegt, dass eine Freundin von mir, eine Ärztin, eine Deutsche, in Nicaragua erschossen worden ist mit ihren Patienten von diesen Gangstern, diesen sogenannten Freiheitskämpfen, von Contras. Und an dem Tag sollte ich über 18. Jahrhundert Lyrik Vorlesungen machen. Und da habe ich stattdessen, ich kam mittags an der Universität, habe ich eine große Parole gegen Regen an die Wand gemalt. Da haben die Studenten angefangen, mich zusammenzuschlagen, mir die Dose weggenommen. Da bin ich weggerannt, ich kann immer noch schneller laufen als die doch relativ verfetteten Amerikaner. Habe meine Vorlesung angefangen, in die Vorlesung reingekommen, sind zwei Polizisten, haben mich verhaftet, ein Schwarzer und ein Mexikaner. Ich erzähle das jetzt nur aus einem einzigen Grund, das war vor zweieinhalb Jahren, wie sich die Studenten verändert haben. Sie sind sekuritätssüchtig. Ich weiß nicht, ob es bei Ihnen auch so ist. Es sieht aber nicht ganz so schlimm aus. Bei uns ist auf einmal alles vergessen. Das Land ist in einem Zustand von, sagen wir mal, Dauerschlaf. Moment, verglichen mit damals. Carter, wo er wurde, musste ja die FBI Observationsberichte freigeben. Und ich habe es mir nicht weiter angeguckt, aber Marcuse hat sich das kommen lassen. Da waren unendliche Bilder Also wir sind immer zusammen einkaufen gegangen, als seine Frau tot war. Und also der Bilder, wie wir durch den Supermarkt gehen und so weiter. Immer so aus dem ersten Stock fotografiert und so. Sehr viel Observation. Und ich war damals sehr schlimm im Gefängnis. Nur ein Beispiel. Im Gefängnis 35 Leute, 20 Betten. In der ersten Nacht wurden zwei vergewaltigt von anderen Gefangenen und dann halb totgeschlagen. Die Polizisten schon draußen und gelacht. Das war meine erste Nacht im Gefängnis. Politische Revolte 1968 begleitete eine kulturelle Rebellion. 1968 wurden die Medien massiv und existenziell erlebt. Sie waren umstritten. Die tägliche Berichterstattung über die dramatischen Ereignisse rund um die Welt verstärkte die Bewegung in den einzelnen Ländern. Andererseits wurde heftig um die Pressefreiheit als Grundlage der Demokratie gekämpft. Im Pariser Mai streikten die Techniker und Journalisten des staatlichen Rundfunks und Fernsehens gegen die Gängelung durch die Regierung. In Berlin wurde die Konzentration der Presse angeprangert. Der mächtige Springer-Konzern für die Todesschüsse auf Benno Ohnesorg und das Attentat auf Rudi Dutschke verantwortlich gemacht. Enteignet Springer, hieß die Parole. Im Januar 68 hoben die Prager Reformer als erstes die Pressezensur auf. Nach dem Einmarsch der Bruderländer wurde sie unverzüglich wieder eingeführt. 1968 ist die Abrechnung der Bürgersöhne mit ihren Nazivätern. Diese bewusst überspitzte Formulierung Tilman Fichtes weist auf die zentrale Bedeutung der Vergangenheitsbewältigung für die europäischen 68er Bewegungen hin. Dies gilt für Berlin und Paris, auch für Prag. Dort verabschiedet die Nationalversammlung ein Gesetz, mit dem mehrere 10.000 Opfer des Stalinismus rehabilitiert und entschädigt werden sollten. Die ersten waren prominente Politiker der Nachkriegszeit. Das erregte gewaltiges Aufsehen. Überall fragte die junge Generation die Ältere nach ihrem Verhalten und ihrer Verantwortung im Faschismus, im Krieg, im Stalinismus. Sie forschte nach strukturellen Gemeinsamkeiten von Faschismus und Kapitalismus, von Faschismus und Stalinismus. Sie suchte den alltäglichen Faschismus und meinte, ihn allenthalben zu finden. Die Rigorosität dieser Auseinandersetzung führte zu einem scharfen Generationenkonflikt. Auch unter den Eltern brachen verheilt geglaubte Wunden wieder auf. Das System der Nachkriegszeit in Europa lebte und lebt von der Konfrontation der Supermächte. Entschließen sie sich, ihre gemeinsamen Interessen in den Vordergrund zu rücken, so entsteht Entspannung. Die Strukturen der jeweiligen Bündnissysteme lockern sich, militärisch, ökonomisch, ideologisch. Entspannung setzt Energien frei für die tatsächlichen Probleme der Gesellschaft, für die ausgeklammerten Fragen. Es entwickelt sich daraus eine Dynamik, wie im Prager Frühling 1968. Wenn heute die zweite Runde der Entspannungspolitik nach dem Krieg eingeläutet ist, zeigen sich in der Sowjetunion, in den anderen Ländern des Warschauer Vertrages, auch in der DDR bereits die ersten von Gorbatschow kaum gewünschten Folgen der Auflockerung. Und die Länder Westeuropas? Sie müssen sich fragen, ob die Generation des Babybooms wirklich dauerhaft bereit ist, nach langer und anstrengender Ausbildung einer weitgehend ungewissen Zukunft mit hoher Arbeitslosigkeit entgegenzusehen. Und die 68er-Generation? Das amerikanische Time Magazine vergleicht sie mit dem Kaninchen, das von einer Pythonschlange verspeist, in seinen Konturen gleichwohl sichtbar bleibt. Es behauptet, die Stunde der 68er werde noch kommen.